Anreize zur Arbeitsaufnahme. Erstens, Absenkung des Regelsatzes für Erwerbsfähige. Der fraglos größte Anreiz zur Arbeitsaufnahme läge in einer Absenkung der Grundsicherung. Das wird durch nationale und internationale Untersuchungen empirisch belegt. In den USA ist man diesen Weg mit großer und in Großbritannien immerhin mit einer gewissen Konsequenz gegangen, indem man ein niedriges sowie zeitlich begrenztes Grundsicherungsniveau mit Anreizen zur Arbeitsaufnahme kombiniert hat. Das brachte erhebliche Erfolge, wobei die Transferabsenkung allerdings weitaus wirkungsvoller war als die Verbesserung der Anreize zur Arbeitsaufnahme. In Kontinentaleuropa sind solche Ansätze weitgehend stecken geblieben, weil sie dem Bestreben entgegenstehen, jedem Menschen, unabhängig von seinen Leistungen und eigenen Bemühungen, zumindest das sozioökonomische Existenzminimum zu sichern. Für den Arbeitsmarkt sind die Probleme umso größer, je höher die Schwelle der Grundsicherung angesetzt wird. Der Sachverständigenrat hat 2006 in seinem Vorschlag für ein Kombilohnmodell die Absenkung des Arbeitslosengeldes II für erwerbsfähige Hilfeempfänger um 30% vorgeschlagen und dazu auch eine Überprüfung in verfassungsrechtlicher Hinsicht veranlasst. Im Übrigen hat er in der Untersuchung der deutschen Kombilohnmodelle und ihrer Misserfolge sehr schön herausgearbeitet, dass ein funktionsfähiges und bezahlbares Modell gar nicht konstruierbar ist, solange man für die erwerbsfähigen Grundsicherungsempfänger am Anspruch auf Grundsicherung ohne Einforderung von Gegenleistungen festhält. Die Forderung des Sachverständigenrats nach Absenkung des Regelsatzes der Grundsicherung für erwerbsfähige Empfänger stieß auf so intensive und weit verbreitete Ablehnung, dass ein Kombilohnmodell nicht die Aufmerksamkeit bekam, die es verdient hätte. Dabei gingen die Sachverständigen längst nicht so weit wie das IFO-Institut mit der aktivierenden Sozialhilfe. Dieser Vorschlag läuft darauf hinaus, den erwerbsfähigen Empfängern von Grundsicherung diese bis auf die Kosten der Unterkunft ganz zu streichen, für Erwerbsarbeit die Anrechnungsmöglichkeiten deutlich attraktiver zu gestalten und für alle erwerbsfähigen Bezieher von Grundsicherung, die am freien Markt nichts finden, verbindliche Beschäftigungsangebote im kommunalen Bereich zu schaffen. Die Schwäche dieses Modells liegt darin, dass die unterstellte völlige Streichung des Arbeitslosengeldes II für offenbar arbeitsunwillige Erwerbsfähige weit jenseits dessen liegt, was der politische Mainstream billigen würde. Und ferner darin, dass die Schaffung ausreichender Arbeitsplätze nur mit Rückgriff auf die Kommunen möglich ist. Das Modell der aktivierenden Sozialhilfe ist so, wie es vorgelegt wurde, utopisch und undurchführbar. Aber es ist in seiner konsequenten Radikalität von einer Frische, die sympathisch berührt. Man muss die Frage erörtern, ob es wirklich richtig sein kann, jedem ohne Gegenleistung ein Grundeinkommen in Höhe von 60% des mittleren Einkommens zu garantieren. Und warum sollen die arbeitsfähigen Menschen in Bedarfsgemeinschaften nicht einen deutlicheren Anreiz verspüren, sich aktiv um Arbeit zu bemühen? Von der Absenkung bliebe ja die Höhe der Grundsicherung für nicht erwerbsfähige Mitglieder von Bedarfsgemeinschaften unberührt. Allerdings werfen auch deren Grundsicherungsleistungen Probleme auf, die dringend gelöst werden müssen. Niemand möchte, dass Kinder Mangel leiden, aber es müssen die Fehlanreize beseitigt werden, die darin liegen, dass die Leistungen der Grundsicherung für Kinder den Lebensstandard der Eltern subventionieren können, statt den Kindern zugute zu kommen. Da bietet es sich an, die Geldleistungen für Kinder zu minimieren und die staatlichen Ressourcen lieber in Ganztagsbetreuung, in das staatliche Bildungssystem und in Schulspeisungen zu stecken. Der Vorschlag des Sachverständigenrats berührt ausschließlich den Regelsatz für Erwerbsfähige. Er berührt nicht den Regelsatz der übrigen Angehörigen einer Bedarfsgemeinschaft und auch nicht die Kosten der Unterkunft. Es besteht also keinerlei Gefahr, dass durch die 30-prozentige Absenkung des Regelsatzes für erwerbsfähige Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft die Bedarfsgemeinschaft als solche in Not gerät.